3 Minuten. Drei Minuten Musik. Puschkavü. Puschkavü ist ein altes Dialektwort, das laut Wien-Lexikon durcheinander Wirbel bedeutet. Alexandra Hudjakova, Robbie Lederer und Peter Manuel veranstalten diesen Wirbel. Das Durcheinander ordnen sie allerdings mit musikalischem Können und viel Gefühl. Viel Schmalz, wie man auf Wienerisch sagt. Jede Minuten, nur macht's lang, was wie mein Herz klopfen laut werden kann. Was die hab ja, du bist ganz nah, was du warst doch noch, du warst nicht da. Alle Madern sollen brennen und die Bombe Nebra kratzen, die mich in die Kisten sperren. Wenn das Blut kocht und pumpert, zirkt am Himmel a Komet, wenn mein Söhn echt davon friert. Denkt euch, jetzt wird weiter gehen. Denkt euch, jetzt wird weiter gehen. Flieg durch die Nacht und draußen ist kalt. Der schwarze Baum vorm Fenster ist wie ein ganzer Wald. Was draußen laut ist, ist herinnen still. Ich lieg ruhig neben dir und ich hab so ein Gefühl, unheimlich heimlich, fühl ich mich, unheimlich heimlich, ist mein Gefühl zu dir. Am Ende von der Straße steht ein Haus am See, Orangenbaumladen liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Schoppen und meine Frau ist schämen. Alles schon vorbei, ich brauch nie aussehen. Aus am See, war das nicht schön. Ein Haus am See, war das nicht schön. Wenn der was in die Hand nimmt, kommt der größte Puschkavü aussehen. Ist der Beispielsatz im Wien-Lexikon. In die Hand nehmen werden Alexandra Hudjakova, Robbie Lederer und Peter Manuel die Instrumente das nächste Mal am 21. Jänner. Stilgerecht in der Weinbar Gemischter Satz in Grinzing. Und dann können Sie live hören, welcher Wiener Wirbel da rauskommt. Zusätzliche Termine und Informationen gibt es auf der Facebook-Seite von Puschkavü. Sie hörten eine Produktion von 3 Minuten Radio. Infos und Links zur Sendung unter www.3minuten.net. Am Mikrofon Winfried Socher.